Ja, aber so ein kurzes Intro ist an sich auch ein bisschen besser. Oder so, also ich finde ein kurzes Intro oder gar kein Intro halt. Weil, also ich finde, obwohl bei Podcast ist vielleicht ein Intro nötig, aber bei so Videos, Best-of-Videos oder so, ist ein Intro unnötig. Ja. Naja, das kommt drauf an, weil ich würde sagen, fangen wir jetzt schon mal an. Ja, was soll ich denn für den Ich glaube, wenn ich auch Videos aufnehmen kann, werde ich kein Intro machen. Dann machst du halt kein Intro. Wenn ich Videos aufnehmen würde, ich würde es dann auch zum Best-of zusammenschneiden. Beispielsweise dann, ich werde eigentlich geile Abwechslung auf hier Nils' Channel, wenn ich aufnehmen könnte, aber kann ich noch nicht. Ja, das dauert noch. Ja. Aber wenn ich dann, weißt du, dann wäre da irgendwie, wenn wir abwechselnd aufnehmen, weißt du, dann hat man halt einmal ein Gameplay-Video und einmal ein hier Best-of-Video. Leander, soll ich dir ein Geheimnis verraten? Geheimnis ist? Wir sind on air. Wir sind on air, gut. Ja. Wir haben doch abgesprochen, dass wir einfach so anfangen. Mass Effect Andromeda nämlich. Ist nämlich ein Update erschienen. Sie haben auch den Update-Plan tatsächlich bekannt gegeben für die nächsten Monate. Anfangen, weil gerade draußen laufen gerade ein paar Hooligans lang und schreien rum. Nee, das hört man nicht. Okay, gut. die sind noch nicht unter meinem Fenster. Die sind kalt vor meiner Straße noch, ne? Die kommen noch. Oh Mann. Mutest du nicht. Das fängt ja schon wieder gut an. Also wir haben übrigens eine halbe Stunde gebraucht, bis wir hier... Ja klar, wenn... Alles ist jetzt leise geworden. Ja. Aber wenn der andere dann auch mal zum Spruch kommt, ja, das Messer, die Klinge ist ja stumpf. Hat man den Schrei gerade gehört? Nein, hat man nicht. Nein. Was? Die bringt draußen so, mehr! Oh Mann. Aber das ist, wenn du auch mit so einem Spruch kommst, der andere, ja, die Klinge des Messers ist stumpf, dann kann es ja auch sein, dass die Spitze nicht spitz ist. Warte, ich hab gesagt, die Klinge ist stumpf und da hab ich gesagt, ah, jetzt hab ich mir wehgetan an der Spitze. Weil die Spitze spitz ist. Du sagtest, die Spitze ist spitz, aber sie kann auch stumpf sein. Das ist zu bescheuert. die Spitze kann auch stumpf sein. Ja, aber zurück zu Mass Effect, denn Updates. Es sollen in den nächsten 2 Monaten sehr viele Updates kommen. Am Donnerstag, also letzten Donnerstag, den 6. April, ist tatsächlich schon alles erschienen, das tatsächlich auch viele der Animationen verbessert. Und tatsächlich auch einige Grafiken verbessert. Und zum Beispiel die Augen bei Asari und Menschencharakteren wurden bearbeitet. Das konnte ab und zu ziemlich merkwürdig aussehen. Das Inventar wurde vergrößert. Das ist ganz praktisch, dann muss ich das doch nicht entleeren. Dann wurden die Lippen nochmal ordentlich synchronisiert mit dem übersetzten Dialogen. Es war ja ab und zu so, dass in einigen Sprachen die Dialoge nicht richtig passten. Davon habe ich jetzt persönlich nichts gemerkt, weil ich auf Englisch spiele. Riders Bewegungen wurden im Zickzacklauf nochmal verbessert, sodass er jetzt nicht mehr den Krabben-Sprint macht, wenn du sprintest und dann Zickzack läufst. Stell dir das vor, als würdest du durch ca. 30 cm hohen Schnee gehen. Aber du sprintest und musst dann immer deinen Fuß hochheben, also ungefähr... Also auf 90 Grad musst du dein Bein immer anwinkeln, damit du vorankommst. Ungefähr so sieht das aus. Aber dann auch noch so weit gespreizt, dass du einfach wie eine Krabbe da existenziell durchläufst. Also war das vorher, das haben sie jetzt, dafür musst du jetzt wirklich aktiv das versuchen. Also es ist nicht mehr so einfach zu erreichen. Multiplayer wurde auch einiges verbessert, sodass zum Beispiel Spielersuche verbessert wurde oder auch Latenz. Und es soll tatsächlich noch viel, viel mehr kommen. Oh shit. Sollen mehr Optionen und Vielfalt zur Charaktererstellung kommen. Oh, scheiße. Was ist jetzt passiert? Entschuldigung, ich habe mein Headset vom Kopf gerissen. Was war bei Leander? Das spielt. Ach, Mann. Leander, komm schon. Magnus spielt heute mal auch nicht. Jedenfalls noch nicht. Das hatte ich gerade vor in dem Moment. Verbesserungen kamen auch bei den Haaren. Und dem allgemeinen Aussehen der Charaktere soll noch kommen. Verbesserung für auch Filmsequenzen und Animationen. Verbesserung. Okay, das ist jetzt interessant. Verbesserung der männlichen Romanzenoption für Scott Ryder. Ja. Ich stelle mir gerade einen Asiaten, der in der hintersten Schulreihe sitzt, vor und ganz laut "Ha! Gay!" schreit. Männliche Romanzen. Und, männliche Romanzen? Gibt es auch weibliche Romanzen? Ja. Also es weiblich gibt, mit weiblich? Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schwule Romanzen gibt, aber ja. Doch, nee, gibt's ja. Jill ist gay. Tom. Was? Vater ist halt reingekommen, deswegen auch shit. Achso. Aber dann soll noch Anpassung der Gespräche mit Hanley Abrams kommen. Es gibt nur ein Problem, ich habe keine Ahnung, wer Hanley Abrams ist. Wollt mal kurz und leise sein? Nee. Er macht sich erstmal wieder auf. Das ist wichtig. Das soll ich jetzt erst mal. Ich lese jetzt mal nicht die vollständigen Patch-Notes durch, die kann man sich auch ergoogeln. Beim Patch 1.05. Da googelt man einfach nach dem Patch-Notes und dann findet man die. Aber ja, es wurden auch viele Konzessionsprobleme. Also, sie arbeiten jedenfalls daran, dass das Spiel besser wird. Endlich. Nach Ewigkeiten. Ja. Ich schaue mir die Redelatte. Und zwar... Nein, meine Redelatte. Nein, das ist meine. Und deine eigene. Nein, ich glaube die jetzt fertig. Aber das ist meine. Nein. Doch. Dann würde ich mir meine eigene Redelatte. Ja, habe ich doch gesagt. Willst du meine haben? Nein. Und zwar, Blizzard hat eine Überraschung angekündigt. Es ist sehr unklar, was es ist. Aber sie werden am 11. April mehr Informationen darüber geben. Und, Dienstag. Hm? Bitte? Dienstag. Ja, wie auch immer. Die werden halt mehr Informationen angeben. Es ist sehr sicher, dass es kein neuer Held ist oder auch kein neuer Spiel, also kein neues Event, da sie angesagt haben, dass es kein Valentins-Event und auch kein Oster-Event geben wird. Und der neue Overwatch-Held Orisa gerade erst rausgekommen ist. Diablo 3. Valentinstags-Event ist auch ein bisschen spät, ne? Nur ja. So um einen Monat. Oder zwei Monate sogar. Ja, die machen ihre Events länger und später manchmal. Wir haben ja tatsächlich trotzdem April und nicht mehr März oder Februar, wo Valentinstag ist. Aber, ja. Wir haben April. Ja. Ich habe gerade noch mit März gerechnet. Das ist Valentinstag ist fast zwei Monate her. Also, was glaubt ihr? Also, es könnte Diablo sein, es könnte natürlich was ganz, ganz Neues sein. Nein, es hat schon was mit Overwatch zu tun. Also, dann ist ja langweilig. Ja, es könnten Skins sein. Also, ich bin mir da persönlich jetzt nicht sicher. Wenn ich jetzt gerade so gucke. Oh, nee, ja, danke. Nee, danke. Ich glaube nicht, da sie halt Events auslassen. Aber es, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Vielleicht machen sie hier ein Rework, wenn man so schon sagt, von einem Helden. Wenn ich mir das gerade so angucke, denken, King's Row Uprising heißt die Datei, die da in dem Video deklassifiziert wird am 11. April. Ja, es ist irgendwas mit dem König. Es könnte auch eine neue Map sein vielleicht. King's Row ist eine alte Map, die schon länger drin ist. Ja, oder dann ist es irgendwie ein Event für King's Row oder so. Wahrscheinlich. Vielleicht, ich weiß ja ehrlich gesagt nicht, vielleicht ist irgendein Event in Britannien gerade. Weißt du schon. Das kann natürlich auch sein. Und das sind King's Row Map. Ja. Wie diskussionsfreudig wir heute sind. Ja. Ja, da gibt es nicht wirklich viel zu diskutieren, weil es ist eine Überraschung. Es ist nicht wirklich sicher, was es ist. Es ist halt. Überraschung. Ja. Überraschung, es war nicht das, was ihr gedacht habt. Ja, ne, das hast du gedacht. Überraschung, du bist schwanger. Überraschung, wir waren jetzt alle Spieler. Toll, ne? Surprise! Surprise! Und ich sagen, gehen wir mal weiter, ne? Nö. Ne? Doch. Ja, dann nimm mal deine Redelatte in die Hand. Okay. Ich weiß aber noch nicht, was ich davon von den Sachen sagen möchte. Such dir was aus. Das hier. Mad Catz. Kennt man eventuell. Ist ja, eine Firma für PC-Equipment und auch Publisher. Publisher war es, ne? Für Games. Tatsächlich? Wirklich? Ja. Also ich kenne Mäuse. Ich habe noch nie gehört, dass das eine Hardicals... Da gelesen habe, stand da, dass sie auch irgendwelche Games gepublished haben. Und was? Was? Also das google ich jetzt kurz. Als das Letzte, was sie da gepublished haben, so wie ich das verstanden habe. Ich will jetzt nichts hier in Lügenpresse erzählen, aber... Rockband, tatsächlich, haben Rockband 4 gepublished. Genau, und als das in den Ofen ging... nicht in den Ofen. In die Hose. Genau, in die Hose. das ist nur knapp daneben. Ey, das ist fast das Gleiche, ist beides heiß. Oh! Oh! Okay. Raus. Nein. Nein. Also, dann meinten sie, okay, ja, war scheiße. Müssen wir was ändern. Und ja, haben sie jetzt halt nichts geändert und haben halt immer weniger Einnahmen gehabt und dann mussten sie halt letztens Insolvenz anmelden. Also, was ich jetzt herausgehört habe, wir müssen was ändern. Nee, Pleite. So ungefähr, ja. Toll. Geil. Oder nicht toll. Oh, ich finde auch scheiße. Alle meine Gaming-Mäuse waren bisher von Madcats. Die waren immer richtig geil. Ja, dann gehst du demnächst Logitech, ne? Ja, wahrscheinlich. Schleichwerbung. Das ist kein Sponsor. Aber falls jemand von Logitech zuhört, wir sind gerne gewillt. Also wir nehmen gerne Geld, ne? Ja, wir nehmen gerne Geld. Wir werden gerne gesponsert. Was? Ich kann nur Positives erzählen, aber... Wenn ich noch mehr Geld kriege, kann ich noch mehr Positives erzählen. du meinst mehr Geld, als wir jetzt kriegen? Also mehr als null? Wir kriegen nämlich null Geld. Wir kriegen einen halben YouTube-Dollar. Wir kriegen einen halben YouTube-Money. Wie viel YouTube-Money kriegen wir? Null. YouTube-Money. Also von denen, die jeweils da sind, sind null, weil wenn man bedenkt, ich meine, Nils ist jetzt reich, der hat 13 Cent verdient. Das ist krass, ne? Hat er sich schon angemeldet oder ist es nur theoretisch? Wie theoretisch? Ja, du musst dich ja erstmal bei YouTube als Partner anmelden, dann musst du dir einen Account verbinden damit. Ja, das muss er ja gemacht haben, damit er überhaupt das machen kann. Nee, da steht schon, ob du was verdienst, obwohl du das gar nicht angemeldet hast. Nee, um Werbung zu schalten, musst du einen AdSense-Account haben, der verbunden ist. Aber darauf wollen wir jetzt gar nicht eingehen. Ich würde sagen, wir gehen weiter, bevor wir hier auf YouTube eingehen. Denn EA war tatsächlich spendabel. EA hat tatsächlich an... Nein, nicht für uns. Leider. Leider. EA hat 2 Terabyte Festplatten von Seagate verschickt an EA Access-Mitglieder. Oh. Also solche Leute, die zum Beispiel bei EA Access von Anfang an dabei waren, da haben sie sich anscheinend bedankt mit einer 2 Terabyte Festplatte von Seagate und 3 Gutscheine für jeweils einen Monat EA Access. Und dann halt so ein kleiner Zettel, danke, dass du EA Access seit dem Start begleitest und so. Und das finde ich eigentlich persönlich sehr cool. Und das ist eine Seagate für die Xbox, weil EA Access ist ja auf Xbox. Und bisher hat man ja Origin Access. Aber ich finde das persönlich sehr, sehr nice. Wo ist der Unterschied? Origin Access ist halt am PC, weil du es auf Origin hast, und EA Access ist halt auf der Xbox, weil es von EA ist. Okay. Du musst bedenken, auf der Xbox kriegen sie zum Beispiel im Verlauf des Monats noch Medal of Honor Airborne dazu, zu den Vault Games, während wir am PC Pony Island und Co. kriegen. Geil, Alter, ich mag Pony Island, das Spiel ist cool. Also wir haben eigentlich Pony Island schon, also ist Medal of Honor Airborne wahrscheinlich auch schon auf der Xbox One. Erhältlich. Aber ich will auch Medal of Honor Airborne. Das ist geil. Ich habe keinen Bock, 4,50 € auszugeben. Ist voll viel. Nicht. Und naja, ich finde das persönlich sehr, sehr cool, dass sie das gemacht haben. Ich glaube, das ist eine externe Festplatte, wie ich das so sehen kann, die halt dann grün ist von außen. Also passt dann überhaupt nicht zum Farbschema der Xbox One mit Schwarz oder Weiß. Aber es ist schon mal cool. Jedenfalls, Phil Spencer hat jedenfalls eine bekommen, da er ja zum Beispiel auch von Anfang an dabei war, und dann noch jemand namens Jordan Beach. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber er hat eine bekommen. Noise. Jo. Also, das ist aber schon mal... Nicht so, die beste Antwort. Noise. Noise, mate. Ja. Also ich finde das eigentlich dann schon nice. August 2014 hat EA Access schon gestartet. Das ist tatsächlich schon so lange her. Und wer da dem dabei war, hat anscheinend eine Festplatte bekommen für 2 Terabyte. Das ist schon nett. Das finde ich nicht schlecht. Ja. Ich sage, gehen wir weiter, ne? Lernen da. Ja, bitte. Was wollen Sie, mein Herr? Deine Latte. Wollen Sie, dass ich die Redelatte in die Hand nehme? Okay. Aber deine, nicht unsere. Oder meine, oder Magnuses. Gut, ich habe heute voll Blizzard am Start. Und zwar wieder Blizzard. Und diesmal ach, aber was? Hearthstone. Echt? Ja, echt? Hearthstone ist von Blizzard? Das hätte ich auch nicht gedacht. Herzstein, Hearthstone. Weil es ist Hearth, nicht Hearth. Aber die Hälfte von den Pro-Playern sind eh Harzer. Wie auch immer. Schaut zwei Herz. Ein neues Expansion-Pack. Und zwar Reise nach Un'Goro. Und das wurde vor 2 Tagen rausgebracht mit 135 neuen Karten. Und mit einem neuen Effekt, der nennt sich Evolution. Da kann man, ich glaube, aus insgesamt 3 auswählen immer. Hust, Yu-Gi-Oh! Gewählt, um sich seine Kreatur, die Evolution hat, etwas also zu geben, 6, beispielsweise. 2. Okay, aus 6-2. Halt auszuwählen, um sich halt die Kreatur gut zu machen, beispielsweise mit 5 extra Schaden oder sowas. Halt ein Gottesschild oder ähnliches. Oder Hust, Pokémon. Ich meine, es gab ja noch nie vorher irgendwo in irgendeinem Kartenspiel oder irgendeinem Medium Evolution. Nein. Wobei hier ist was anderes. Ja, ein bisschen. Eigentlich heißt es ja, wenn ein Pokémon eine Evolution durchgeht, dass das Pokémon eigentlich stirbt. Und dann ein neues Pokémon eigentlich entsteht. Also so läuft der Evolution ab. Ich glaube, die haben da was falsch verstanden in Japan. Gut möglich. Joa. Magnus? Ja. Ja, okay. Terraria. Yay. Also Terraria Otherworld ist ja von allen möglichen Terraria-Spielern gefeiert worden, als es 2015 oder 2014 angekündigt wurde. Und ja, da hat man eigentlich so 1-2 Monate was davon gehört und dann nie wieder. So. Und nun wurde gesagt, ja, wir hatten ein bisschen Streit hier. Und naja, wir haben den Hauptentwickler entlassen und einen neuen eingestellt. Und jetzt soll es besser laufen. Toll. Great. Button Mashing ist im Hintergrund zu hören. Ich habe gerne Terraria gespielt. Und ich hab ein bisschen kleckert. Er musst du nicht mehr kleckern. Jetzt, was habe ich bloß gekleckert? Frage. Das wollen wir nicht wissen. Das war das, was dieses Pfft gemacht hat. Ja. Angespuckt. Nein, das war es nicht. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir weiter. Spider-Man. Das kommende Spider-Man-Spiel für PS4 könnte tatsächlich noch dieses Jahr erscheinen. Und als ein Typ namens Siddharth Insomniac Games deswegen angetwittert hat, wegen dem Gerücht, dass es schon noch dieses Jahr erscheint, Spider-Man für PS4, da hat Insomniac eine sehr eindeutige Antwort geliefert, nämlich es wurde noch kein Release-Zeitraum angekündigt. Fertig. Das ist so eindeutig. Also ich glaube persönlich, das könnte dieses Jahr erscheinen. Ich meine, es war kein Nein. Oder ja. Oder eigentlich sonst was. Aber interessiert es dich? Ja, schon. Ich bin eigentlich schon ein bisschen Fan von Spider-Man-Spielen. Ich muss sagen, ich nicht. Ich bin einfach Spider-Man nicht. Ich bin, Spider-Man gespannt, weil es kein Film ist, das irgendwie auf ein Spiel folgt. Und die Filme, die nicht auf ein Spiel gefolgt, die Spiele, die nicht auf einen Film gefolgt sind. So. Stimmt, das ist. Ja, also die Spiele, die halt nicht für einen Film gemacht wurden, wie zum Beispiel Spider-Man 3, das Spiel oder so. Oder The Amazing Spider-Man, genau. Ja, The Amazing Spider-Man. Incredibles oder so. Generell Spiele meistens nach Film sind ja nicht so. Ja, eben. Also, das ist halt dann so also ein eigenes Spiel und das scheint tatsächlich auch wirklich gut zu werden. Was an den Trailern her scheint, ist sehr interessant und ich werde es echt nicht schlecht finden, wenn das tatsächlich so wird wie in den Trailern. Dann würde ich wirklich überlegen, es mir zu kaufen, um es dann auch auf der PS4 zu spielen. Also für 70 Euro. Ja, okay, vielleicht doch nicht für 70 Euro. Wenn es 70 Euro kostet. Wahrscheinlich, ist ein Vollpreistitel. Das könnte ja auch 60 kosten. Ja, vielleicht. Und vielleicht werde ich es mir dann auch wieder kurz nach dem Release gebraucht kaufen. Da kriege ich mein neues Spiel eigentlich um den Dreh, so um 45 Euro oder so. Ja, da wieder den Ohrwurm schlechthin. Aber ja, ich meine, es könnte schon dieses Jahr erscheinen, aber ja, okay, so sicher wäre ich mir dann jetzt auch nicht, weil ja, es könnte sein, dass es noch nicht ganz, ganz fertig ist. Obwohl sie es schon angekündigt haben. Also ich muss sagen, ich finde es gut, wenn man sich Zeit lässt, um Spiele zu entwickeln, weil das dann auch meistens eigentlich immer besser ist. Bloß beispielsweise mit South Park jetzt, das wurde jetzt, glaube ich, 2 oder 3 Mal das Release-Datum geändert und vorausgeschoben. Das finde ich dann ein bisschen unnötig. Ja, dann das ist das Release-Datum ist ja schon enthüllt. Ja, eben, und dass es dann so oft geändert wird, ist dann so. Ich meine, ja, ich spiele, die zu früh rauskamen. No Man's Sky. Ja. Das dürfte schon noch eigentlich in den nächsten 2 Jahren noch nicht erschienen sein. Dark Souls 3. Glaube ich auch ziemlich gerusht. Na, würde ich nicht unbedingt. Das sind ordentlich Performance-Probleme. Ja, das ist, weil wir am PC sitzen. Nicht an der Konsole. Ja, Konsole lief ja rund. Zum Beispiel auch. An der Konsole haben sie aber immer noch Probleme. Nee. Ja, das liegt aber eher daran, dass die Konsolen scheiße sind. Genau. Es liegt nicht am Spiel, es liegt an der Yay! Don't blame the game, blame the console. Nein, immer nein. Nichts gegen Konsolenspiele hier, aber Konsolen sind halt nicht wirklich die beste Technik, die man nutzen kann, um Videospiele zu spielen. Ich meine, Just Cause 3, PS4. Hast du mal eine Basis in die Luft gejagt? Versuch das mal. Viel Spaß bei 16 Frames. Die Sekunde. Ja, Daumenkino. Ja, wirklich so. Selbst Daumenkino ist flüssiger. Mit meinem jetzigen CPU habe ich ein Daumenkino, wenn ich Sachen aufnehme. Oh, auch gut. Weil CPU das nicht packt, sie auf das Aufnahmeprogramm. Ich habe gerade herausgefunden, wie ich seitwärts scrolle mit meiner Maus. Ich bin so gut. Ernsthaft? Ja. Jetzt erst? Ja, ich wusste nicht, dass es in Chrome geht, dass man mit Logitech G502 seitwärts scrollen kann. Also ich wusste, dass es geht. Aber ich hab's nicht gebindet. Aber nicht, dass es in Chrome geht. Ja, eine Logitech, wir würden uns gerne über eine Spende freuen. Nochmal. Ja. Toll. Die scrollt gerade immer nur links und rechts. Also würde ich sagen, gehe ich direkt weiter. Nämlich, worüber wir bereits geredet haben, ist nämlich Call of Duty World War 2. Das wahrscheinlich kommende letzte Mal Call of Duty mit dem kreativsten Titel überhaupt. Denn es scheinen tatsächlich noch ein paar Überraschungen da zu sein. Jedenfalls laut Michael Condry. Der hat jetzt keine verraten. Er hat aber gesagt, dass im nächsten Jahr schon einige Überraschungen auf uns warten. Und dementsprechend, ja, the more you know, ne? Jetzt wissen wir, dass Überraschungen kommen. Überraschung. Überraschung, es kommt doch kein Call of Duty, was? Ja. Ja, wir haben uns immer gedacht, oh komm. Wir bringen das in 2 Jahren raus. Es kommt nicht nur ein Call of Duty, sondern 5. 12. 1 pro Monat. Oder kostet sie alle nur in einem Bundle. Ja. Aber das kann ich mir nicht leisten. Das ist uns egal. Wir verdienen trotzdem haufenweise Geld. Dann würde ich sagen. Da muss ich lang. Dann kriegt Magnus mal wieder die Lederratte. Die Lederratte, genau, die Redelatte. Die Lederratte. Die Redelatte. Echt. Ja. Was habe ich denn noch hier? Da, kein Podcast ohne Dark Souls, ist halt so. Bei 2 Dark Souls-Spielern. Und es wurde ein Patch jetzt nach dem DLC letztendlich mal herausgebracht, um einige OP-Sachen zu fixen. Oder zu buffen. Zum Beispiel wurde gebufft Toxic. Also wenn man toxischen Schaden macht. Der Schaden wurde erhöht. Okay, das war einfach nur nervig. Genau, es war, wenn du das, wenn man Dark Souls 1 und 2 gespielt hat, dann ist Toxic in 3 das Gift aus 2 oder 1. Oder nicht mal. Oder? Doch, so ähnlich, ja. Aber und das Ding war nicht nur daran. 1 und 2 war ja Toxic wirklich so, okay, ich bin toxiert, okay. Ich habe jetzt so 10 Sekunden Zeit, mich dagegen zu wehren, sonst bin ich tot. Das Schlimme da war nicht unbedingt der Schaden, sondern auch, dass es. Dass man bei der Handmade konnte man unendlich hier Anti dafür kaufen. Ja, kann man immer noch. Ja, eben, aber das war ja auch ein Problem, warum toxische Scheiße war. Ja, genau. Und das haben sie jetzt erhöht, dann haben sie noch gesenkt den Schaden von den Doppelschwertern, von den Ringrittern. Was echt notwendig war, weil waren halt echt zu stark. Sie haben einfach zu viel Schaden gemacht. Yay. Oh. Ja. Sind wir heute schnell durch, Alter. Ja, wir sind ja auch leider nur zu dritt. Hatten wir schon mal, da hatten wir halt mehr News. Erraten wir nachher einfach mal ein paar von denen ab, die wir nicht genommen haben. Aber jetzt erstmal Nintendo Switch! Und anscheinend macht die Nintendo Switch das iPhone 7. Was? War das das? Nee, das war das iPhone 6 Plus, ne, was gebogen war. Ja, 6 Plus. Ja, also die Switch scheint an wahrscheinlich eigenhändig, jedenfalls einige Switch-Systeme, ein iPhone 7 abzuziehen. iPhone 6. iPhone 6, ja. Also ein iPhone 7 könnte man bestimmt auch biegen. Also wird es einfach gebogen nach Hose dort? Nein, aber es scheint so, dass viele Nutzer der Switch berichten, dass ihre Switches gebogen sind. Also dass sie wegen dem Dock, als sie im Dock waren, verbogen sind. Und das ist nicht gerade nur so ein bisschen, das ist wirklich sichtbar. Und es ist schon ziemlich krass, wie stark die sich biegen. Ich habe bei sowas würde ich mir echt Schutz machen. Was? Die Hitze meinst du jetzt? Scheinbar durch die Hitze, ja. Aber es scheint auch wieder nur bei einigen Switches aufzutreten, nicht bei allen. Denn einige haben selbst nach 120 Stunden Spielzeit im TV-Modus noch keine verbogene Switch. Denn, wer man weiß, im Dock wird ja die der Clock Speed, also der Takt von der CPU hochgeschraubt. Und dementsprechend entsteht ja mehr Hitze. Das stimmt. Und es scheint aber tatsächlich nur bei einigen Switches so zu sein. Aber so wie ich das hier sehe, scheint es so zu sein, dass die Rückseite sich ausdehnt aufgrund der Hitze und deswegen die Switch zum Teil sich halt biegt. Denn die Vorderseite ist kaum beeinflusst, aber an der Rückseite siehst du es halt wirklich stark. Und dann denke ich mir auch so, ja, da hätte man doch lieber irgendwie Metall nehmen können oder so, ne? Oder wenigstens Aluminium bei der Konsole. Oder ein Plastik, das nicht verbiegt. Nein, muss so billig sein wie möglich. Es ist tatsächlich so, als hätten sie bei der Switch an jeder Ecke und so gespart, um halt den Preis so niedlich wie möglich zu halten. So niedlich? Das ist ja nett von denen, aber vielleicht nicht ganz schlau gewesen. Ja, ich meine, selbst Sony hat damals beim Release der PS4 noch Minus gemacht. Die haben ja damals irgendwie ca. 60 € Minus gemacht pro Verkauf der PS4. Oh, das ist krass. Und haben das halt nur weggemacht durch den Verkauf von den Spielen. Zwei Spiele haben dann schon das Minus wieder weggemacht. Sie sind halt tatsächlich dieses Risiko eingegangen, dass sie halt nur Minus machen. Indem sie halt, aber dadurch konnten sie halt den Preis der Konsole senken. Und wenn du guckst, die Switch. Ja. Scheint wirklich, als wäre die Switch ziemlich billig konzipiert. Ich meine, es ist Plastik. Und auch der Stock ist aus Plastik. Also wer keine iPhone 6 Switch haben will, der sollte lieber etwas warten. Und wer jetzt noch schon eine Switch hat, sollte wahrscheinlich eher im Tablet-Modus zocken als auf dem großen Fernseher. Das ist echt schade, dass das geht. Aber wo wir schon bei Switch sind, können wir auch gleich weitergehen. Nämlich One-Two-Switch hat ja ein Spiel, in dem man eine Kuh melken soll. Oder man soll so Ja. tun, als würde man eine Kuh melken. Und dann hat ein Bauer nämlich gesagt, dass Nintendo-Leute ja keine Ahnung haben, wie man eine Kuh melkt. Und hat dann halt einige Nintendo-Mitarbeiter aufgefordert, kommt doch mal zu uns, dann zeigen wir euch, wie man eine Kuh melkt. Und scheinbar ist es tatsächlich passiert, dass die auch dann tatsächlich darüber sind und dann gelernt haben, wie man eine Kuh melkt. Das ist geil. Das ist wirklich geil. Es gibt aber nur ein Problem, denn Peter. Jeder kennt Oh ja, sie. Peter. Die Organisation, die meint, dass man Hunde und Katzen lieber Ach, einschläfern Pe ich sollte. dachte, du meintest Peter und nicht Pe Peter. Nein, nicht Peter. Peter. Wir sind hier nicht in Family Guy. Aber wirklich, ja, die wie nennt man sie? Eine Organisation, die der Meinung ist, dass es besser ist, Katzen und Hunde einzuschläfern, anstatt sie in, wie nennt man es? Nicht zwinger, in Tierheimen zu halten. War der Meinung, sie müssten da unbedingt reinpreschen und haben sich beschwert, dass dieses Minispiel, man denkt, es ist ein Minispiel, das nicht im geringsten realistisch ist, wirklich, sondern eher nur da ist, um Features zu zeigen, nicht realistisch genug wäre. Denn man müsste ja zeigen, wie grausam das Melken der Kühe ist. Oh, wie grausam! Also wenn es sich so Fabrikmelken ist, dann nehme ich an, dass es nicht wirklich grausam ist überhaupt. Ich zitiere mal, obwohl, Weil ich meine, kleine ja. Kalbe saugen auch an den Nippeln nach. Das ist auch Ich nicht grausam. zitiere mal einfach, was hier steht. Ein Teil des Briefes. Zudem wird Nintendo dazu aufgerufen, die Schreie der Mütter nach dem Jungtier darzustellen, um den Spielern zu verdeutlichen, wie grausam das Melken für die Kühe bzw. die zugrunde liegende Industrie als solches sind. Ich meine, sogar wenn die maschinell gemelkt werden, wird das ja sogar das Saugen des Kalbes nachgeahmt, und damit die Kuh nicht halt nicht, keine Probleme zu Es hätten ist, oder es so. wird dem Tier tatsächlich so gut wie möglich gestaltet, damit es halt machbar ist, ohne dass das Tier so sehr leidet, und Peter prescht da wahrscheinlich nur rein, um sich wirklich Aufmerksamkeit zu schaffen. Denn Ich inzwischen weiß nicht, wissen Peter wirklich ist kein viele. richtiger Verein. Ich bin Peter ist ein richtiger Peter. Ja, Das voll. ist Peter Peter ist ist ein Peter. Zustand. Ja, ich bin auch ab und zu Peter, wo ich Welpen und Hunde und Katzen lieber umbringe, anstatt sie zu schützen oder versuchen, ein gutes Zuhause für sie zu finden. Finde ich aber nicht gut. Ich bin der Meinung, dass Peter verboten werden sollte. Oh, du Es ist eine konntest Sache, mich sich gar nicht für anschließen. Den Tierschutz einzusetzen. Ich finde Tierschutz gut. Tiermisshandlung ist Definitiv. scheiße und wird ja auch dementsprechend bestraft. Ich glaube, Tiermisshandlung ist in Amerika tatsächlich sogar als ein Gesetzesverstoß gewählt, wo du dann auf der CIA-Watchlist landest, wenn du Tiere misshandelst. Ja, wobei man muss Tiermisshandlung hier definieren, weil beispielsweise in Japan war es mal, ich glaube jetzt nicht mehr, war es mal Kultur halt, Hunde zu jagen und Katzen. Ja, aber das ist Japan. Ja, ja, nein, es ist nicht Japan. Grund ist, ich meine, überleg mal, die Engländer haben Füchse gejagt. Ja. Oder. Ne, das ist oder ein Unterschied. Jagd ist ja zum Essen. Beziehungsweise Jagd zum Spaß ist ja auch schon wieder verboten. Genau, aber das ist halt so, wie wir Europäer irgendwie, keine Ahnung, Füchse oder keine Ahnung, Kühe gejagt haben oder was auch immer, haben sie halt was anderes gejagt. Ja, das war ein schlechtes Beispiel, aber wie kann man Kühe sind. Ein schlechtes Beispiel. Aber halt, wie wir halt unterschiedliche Tiere gejagt haben, jagen die natürlich auch unterschiedliche Tiere. Mhm. Und dann gucken Leute so hin, so, oh mein Gott, die jagen Hunde. Das sind ja keine Hunde, die man im Haushalt hat. Das sind ja wilde Hunde. Mhm. Und wilde Katzen. Ja, aber das ist schon wieder so ein Unterschied zwischen den Ländern, würde ich eher sagen. Ja, ja, schon klar. Aber ich meine halt, ich kenne Leute, die sagen so, oh mein Gott, die jagen Hunde. Mörder. Also natürlich Mörder. Das sind wir auch. Aber ich meine so, Hunde, Spacken, das hast du nicht gesehen. Das ist eine Kuh, die du da isst. Eine verdammt leckere Kuh. also jedem das Seine. Wenn man Vegetarier ist, dann schön, aber ich persönlich bin der Meinung, eine Organisation, die wirklich meint, dass der Tod besser ist für ein Tier, sollte nicht wirklich das Maul aufreißen. Nein, ganz ehrlich. Das ist einfach wirklich dreist, was die da machen, weil an sich sollte Peter wirklich schon verboten werden, weil es ist kein Tierschutzverein mehr. Nein. Tierschutz heißt ja nicht umbringen. Irgendwas hat Peter da falsch gemacht. Tierschutzverein, tötet die Tiere! What the fuck? Wir müssen die Tiere schützen. Wie schützen wir die Tiere? Nein. Wir töten sie. Töten sie. Perfekter Schutz. Wenn sie nicht leben, können sie nichts mehr gemacht werden. Ja. Wenn sie nicht leben, das kann ihnen keiner wehtun. Okay. Ja, aber würde ich sagen, gehen wir weiter von Peter, nämlich, ja, wer Saints Row kennt, könnte tatsächlich schon davon gehört haben, nämlich von Agents of Mayhem. Das ist, ja, so eine Art bisschen Nachfolger, soll ungefähr dasselbe Gameplay haben für Saints Row. Und auch stark daran angelehnt sein. Und das soll tatsächlich am 18. August... Mensch. Ja, am 18. August soll es erscheinen. Und es ist halt, wie der Titel sagt, Agents of Mayhem, sehr viel Chaos, sehr viel Zerstörung, sehr viel Gewalt. Sehr viel Spaß. Und ja. Und man will halt versuchen, die böse Superschurkenorganisation Legion, also Legion, aufzuhalten. Weißt du, was Legion heißt? Ja. League of Evil Gentlemen intent on obliterating nations. What? Ich dachte, du weißt die Bedeutung von Legion, wirklich? Die meine ich nicht, nein. Hallo, wir reden hier über Saints Row, da musst du nichts ernst nehmen. Ich meine, Die Liga der bösen Gentlemen, die darauf aus sind, die alle Nationen zu zerstören. Ja. Toll. Also Saints Row hat mir gefallen, aber ich glaube, ich werde das nicht spielen. Also Agents of Mayhem wird wahrscheinlich nicht so meins werden. Nee. Wahrscheinlich. Also ich hätte irgendwie doch lieber ein neues Saints Row gehabt oder so. Oh ja. Saints Row, das vielleicht besseres Gameplay hat, weil Saints Row hat ja eigentlich relativ altbackendes Gameplay, wenn man das bedenkt. Naja, 4 nicht so, ne? 4 ist ja schon ein bisschen modern. Ja, aber es ist halt immer noch sehr, sehr auf den ersten Teilen aufgebaut. Beziehungsweise auf dem dritten. Ich habe nur auf dem dritten gespielt, deswegen kann ich zu den ersten beiden nichts sagen. Aber zum nächsten Zerstörungsspiel. World of Tanks. Oh ja. Wurde letztes Jahr im April auf den Mond verfrachtet, im 1. April. Und dann konnte man tatsächlich auf dem Mond kämpfen. Mit seinen Panzern. Und dieses Jahr ging es dann halt auf den Mars. Dann konnte man halt dann wirklich auf dem Mars rumfahren und auch auf dem Mars Kämpfe haben. Das Ganze lief jetzt bis zum 2. April. Und dann wurde es beendet. Und es war tatsächlich so, du hattest wirklich so ein bisschen Marslandschaft. Und bist dann halt auch mit den Panzern da rumgefahren. Es sind auch tatsächlich UFOs erschienen. wo ich mir dann persönlich denke, yo, das ist schon sehr lustig. Und ja. Mal ein Scherz, der sich sehen lässt. Ich meine, nicht viele Spiele hatten tatsächlich wirklich was dabei. Rick und Morty Season 3, die erste Folge ist erschienen am 1. April. Das war auch wirklich so. Ja, was wollt ihr denn heute sehen? Ja, wir hätten gern die Rick und Morty Folge 1 der dritten Staffel. Ach, wollt ihr das? Ja, alle wollen das. Auf so eine Unterhaltung auf Twitter. Und dann hat er sich gedacht, ja, dann, wenn die das wollen, dann kriegen die jetzt das. Und sein Foto ist erschienen. Okay. Und Deutsch ist wieder perfekt, es wurde erschienen. Days Gone. Gehen wir mal weiter. Ist es nicht dieses Massen-Zombie-Spiel? Ja, es ist der PS4-Exclusive, das kommendes Zombie-Spiel. Was, echt? Ist es Exclusive? Ich glaube, ja. Ich glaube tatsächlich, dass es PS4-Exclusive ist. Ja, ist es. Oh, ne. Erscheint nur auf PS4. Doch, wir armen PC-Spieler, ne? Ja. Aber erscheint am 22. August zu erscheinen. Denn erscheint am 22. August zu erscheinen. Ja, es erscheint wahrscheinlich am 22. August. Denn der Händler Games Only hat dort das Erscheinungsdatum gesetzt. Oder das Auslieferungsdatum. Und wäre es ein Platzhalter, wäre es ja der 31. August. Beziehungsweise 30. August. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es 31 oder 30 Tag hat. 31. Okay, dann wäre es der 31. August gewesen. Denn man setzt ja normalerweise immer als Platzhalter den letzten Tag eines Monats. Beziehungsweise den letzten Tag eines Jahres. Und der 22. August ist dann halt schon sehr, sehr genau. Und deswegen, ja, es ist wahrscheinlich der Release-Zeitraum. Aber ja, wie schon bei Spider-Man, hätten die da nicht schon etwas ankündigen sollen? Um die Leute so ein bisschen aufzuhypen? Also standardmäßig hypt man die Leute ja so ein bisschen vor. Vielleicht haben sie es nicht gemacht, weil sie keinen Hate haben wollte, falls sie scheiße hören sollte. Aber meistens ist es so, wenn man Leute aufhypt für etwas und das dann scheiße ist, kriegt man ordentlich Hate. Ja, aber ich meine, dann haben die Leute es ja schon gekauft. Ja, hat man ja nochmal in Sky gesehen. Die haben zwar scheiße viel Hate bekommen, aber sie haben auch scheiße viel Geld gemacht. Die Hurensöhne. Ja. Wobei, eigentlich kann ich gar nicht so viel behaupten. Ich habe das ja selber nicht gekauft, also. Ich habe es zweimal gekauft. Nee. Fand ich voll toll. Nein, fand ich nicht toll. Aber ich meine, es war ein 10-Mann-Studio, was haben wir erwartet? Naja, Space Engineers ist, glaube ich, nur ein 4-Mann-Studio, wenn die jetzt nicht gewachsen sind. Ja, aber das ist Early Access. Das sind die letzten Jahre lang gewachsen. Und, ja, ich hätte nicht wirklich nachgedacht. Ich meine, das bessere No Man's Sky, du weißt schon, Star Citizen. Ja. Das hat auch nur ein paar Mann-Studio. Aber das ist auch wieder Early Access. Also nicht Steam Early Access, aber es ist ja noch nicht fertig. Viele Leute sagen, dass Early Access scheiße ist. Ich muss sagen, ich liebe Early Access, weil es ist geil, ein Spiel zu spielen, was dann auch Entwicklung hat, weißt du? Ja, an sich hilfst du ja mit in der Entwicklung, aber an sich, Early Access bietet dem Spieler die Möglichkeit, es früher zu bekommen. Die es unbedingt spielen wollen, können spielen, die es nicht spielen wollen, können warten. Und es ist dann halt schon, wenn es dann tatsächlich erscheint, ist es fertig. Und dann sind die meisten Bugs sowieso schon weg. Weil es halt wirklich die ganze Zeit Spieler getestet wurde. Es sollte jetzt nicht das passieren wie bei DayZ, wo du dann ganz plötzlich 2 Jahre lang immer noch in der Alpha sitzt, obwohl du schon seit 2 Jahren in der Beta sitzen solltest. Aber Early Access Ja, aber DayZ ist halt DayZ, ne? Wenn so 10-Mann-Studio hat, ist nicht wirklich ein Publisher im Rücken, der sich das leisten kann, dass sie da 3-4 Jahre dann entwickeln, ohne Geld zu verdienen. Und dementsprechend finde ich das schön, weil wer ein gutes Spiel macht, hat halt auch das Geld verdient. Wenn Star Citizen guckt, die entwickeln halt stetig da dran, haben da auch Spaß dran. Und dementsprechend ist das Spiel auch hochqualitativ. aber auf PlayStation 4 und Xbox One erscheinen, glaube ich, tatsächlich gar keine Early Access Spiele, weil es nicht geht. Ich glaube, das ist zu viel Arbeit. Ich glaube, das. Ja, ich glaube, das ist nicht möglich, dass sie da immer so Constant Updates raushauen können. Ja, zumindest glaub, jedes Mal muss das ja verifiziert werden und wenn dann irgendwie eine Möglichkeit ist, dass man da in das Konsolensystem reinkommt oder das System von der Konsole. Beispielsweise so ziemlich alle Alexa-Spiele, die ich kenne, haben, sind modifizierbar. Auf irgendeine Weise. Ja. Also ich nehme nicht an, dass sie das glauben. Hm. Deswegen stelle ich mir Skyrim auf Konsole ziemlich langweilig vor. Ja, auf Xbox One nicht, aber auf PS4 hast du nur wirklich Mods, die halt, wo die Dateien halt von Anfang an im Spiel drin war. Das ist wirklich, ja. Ja, also wer Mods haben will, soll zum PC kommen. Der kriegt man sie immer noch am besten. Mhm. Und man kann mit Controller spielen, wenn man will. Ja, das ist das Beste. Fun Fact, ich wurde gerade geköpft und konnte noch revived werden. Auch nicht schlecht, Battlefield-Style. Hey, eine RPG! Ich bin tot! Hey, ich lebe wieder. Hey, komm, steh auf. Ist nicht. Ist nur eine kleine. Ist nur eine Streifung. So eine Fleischwunde. Ja. Hey, das Butter Scratch. Ja, eben. Aber jetzt würde ich mal sagen, gehen wir weiter. Nämlich Destiny 2. Dort wurde tatsächlich mal der. Das Veröffentlichungsdatum, das Release-Datum wurde bekannt gegeben. Ist nicht nur irgendwie geleakt. Und das ist der 8. Dezember. 8. September, sorry. Das ist der 8. September und also dieses Jahr. Und es gibt einen Bösewicht und der heißt Gary. oder Jill. Irgendwas mit G. Ah. Ja. Und es gibt wieder haufenweise Loot. Level und Looten. Das muss drin sein in einem Spiel. Scheiß Grafik, scheiß Gameplay, mir ganz egal. Level und Loot. Loot? Loot? Loot? Loot? Loot? Loot? Meins? Genau so, meins. Dann könnte den Vögel. Das kennt der andere nur zu gut von unserem Titan-Quest-Durchlauf. Titan-Quest, das war meins. Terraria. Musst du nur schneller klicken. Ich meine, wer schon mal Borderlands gespielt hat, der hat das auch schon mal erlebt. Hey, Loot! Nein, meins! Weggeschossen. So, meins. Man muss irgendwie so ein Wein oder Video machen, so. Und jemand so, hey, das ist Loot! Oder so ein Katze und findet immer, mein. Du meinst die Möwen aus Findet Nemo? Ja, die Möwen. Ja, von Findet Nemo die Möwen. Hab ich was anderes gesagt? Nö. Katze. Oh. Was? Hä? Der hat doch nicht Katze gesagt. Er hat bei mir Katze gesagt. Aber ach, hab ich Katze gesagt. Die Katze aus Findet Nemo. Ja, okay. Es ist nah dran, ne? Ist ja nicht so, als wären das zwei ganz verschiedene Tiere. Es ist ja nicht so, als würde es keine Katze in Findet Nemo vorkommen. Doch, ich glaube, es kommt tatsächlich eine Katze vor. Ja. Ich weiß noch nicht wo, ich habe den Film nie gesehen. Schon, öfters, aber ich bin ziemlich sicher, dass er keine Katze vorkommt. Nein, ich habe noch nie Findet Nemo gesehen. Findet Nemo gespielt, du hast Nemo gespielt. Ja, Mohun habe ich auch nicht gespielt. Ich auch nicht. Doch, ich habe zugesehen, wie Lennart gespielt hat. Ja, du hast aber selber nicht gespielt. Langweilig. Ich habe es mal bei meinem Opa und Oma gezockt. Weißt du, was ich gespielt habe im Gegensatz zu euch? Das originale Tetris auf dem Gameboy. Toll. Das habt ihr nicht gespielt, ne? Weißt du, was ich gespielt habe? Was ich nicht gespielt habe? Das originale Kong Astro. Auf dem Computer. Hast du gerade Kong oder Pong gesagt? Kong Astro. Also mit K. Ja, das ist Mario und hier Donkey Kong. Achso. Das, was ich schon gespielt habe? Das dänische Original. Ich hab das originale Pong gespielt. Du weißt schon. Das Spiel, wo du den Ball. Das originale Wolfenstein 3D aus der USA gespielt. Ja, ich hab das kannst du nicht mehr besiegen, mein Pong, weil es das erste Spiel überhaupt ist. Ja. Das stimmt. Kann alles besiegen. Muss man nur einen schnellen Blitz-PC haben. Ja, das auch, aber dann bin ich wieder der mit dem besten PC. Muss Blitzkrieg führen. Das ist schneller. Knock, knock. Wo ist der? Blitzkrieg. Oh, Mann. Ja, ich weiß nicht. Was hast du so in letzter Zeit gespielt, Magnus? Ich, Dark Souls 3, irgendwann Type Quest und X-Mage. Ja. X-Mage ist lustig. Es läuft. Es läuft auf einer Java-Datei. Oh, nicht schlecht. Ja. Aber was ich dir erzählen kann, was ich und Leander und ich gespielt haben, Titanfall 2. Oh ja. Es ist manchmal verbuggter als Rainbow Six. Na, verbuggt würde ich nicht sagen, aber es ist anders. Und man regt sich ein bisschen hin und wieder auf, wenn es mal nicht so läuft. Wie zum Beispiel, wenn plötzlich G1 und G2 oder G4 oder sogar G10 Spieler im Gegnerteam sind. Oder Ronin! Ronin! Obwohl, jetzt spiele ich selber Ronin. Oder Leute, deswegen, die mit der scheiß Auto-Aim-Pistole spielen. Ja, aber das ist wieder nur, das ist diesmal nur so ein Amped-Ding, deswegen. Ja, trotzdem braucht man kein Skill dafür. Ja, das Problem an dem Amped-Ding ist tatsächlich, dass es ist bis zu deinem Tod. Das heißt, es muss dich einer töten. Das finde ich bei der Autopistole nicht so machen. Denn dafür ist die wirklich zu gut. Ich meine, du brauchst 3 Hits bei einem Piloten. Mit dem Ding. Ja, und du musst einfach nur kurz halten und dann hast du schon 3 Hits. Du musst weil das automatisch dann mal schießt. Ja, wenn du musst aber anvisieren, musst du dir Zeit haben, um anzuvisieren. Das heißt, wenn du dich zum Beispiel umdrehst und dann direkt einen Fuß ins Gesicht kriegst, dann hast du keine Chance. Ja, gut. Aber dann hast du eigentlich immer keine Chance. Ja, weil du Aimbot hast bei Nahkämpfen. Nein, nicht wirklich. Sieht so lustig aus, wenn du einen Rücken brichst. Also das Genick einfach so knack. Der fieseste Kill. Einfach so nach hinten hängen. Also der fieseste Kill, die fieseste Execution ist immer noch die Face-Execution, wo du halt in die andere Dimension reinfacest und dann in diesen Typen zurückfacest und ihn dementsprechend platzen lässt. Ich habe die noch nicht selber erlebt, dass jemand das mit mir gemacht hat oder geschafft es mit jemandem zu machen, weil ich die noch nicht freigeschaltet habe. Bei Titanfall habe ich die nur einmal so im Spiel so ein bisschen mitbekommen, weil ich Stücke von einem Piloten hab fliegen sehen. Und dann so einen fetten Blutfleck auf dem Boden. Ah, okay. Also, ja. Titanfall 2 ist ein sehr gutes Spiel. Ja. Nur, es ist halt von Macher von COD, das heißt, es ist sehr ähnlich. Es ist sehr ähnlich, aber ich finde persönlich, es ist tatsächlich besser gebalanced und ich meine, es hat keine Supply Drops. Also, wer keine Supply Drops haben will oder sie nicht mag, kann gerne zu Titanfall 2 kommen. Oh ja. Ach ja, Leander, ich will immer noch ein Titan Battle gegen dich haben. Also nur Titan? Nur Titan, 1 gegen 1. Okay. Aber nicht jetzt, sagen, also gleich. Nachher. Ich würde sagen, dann sind wir aber eigentlich durch mit dem Podcast, ne? Ja. Viel haben wir nicht zu reden. Heute waren wir, ich glaube, wir haben nicht mal eine Stunde gebraucht. Nö. Ich guck mal kurz. Ist nicht so viel passiert in der letzten Zeit. Ja, schon, aber wir sind halt heute nicht so viele. Ja, nicht mal eine Stunde, wir sind gerade mal an circa 50 Minuten. Uiuiui. Gesundheit! So, Tag. Das schon mal nochmal drin, so ein... Aber dann würde ich sagen... Tag! Fresse! Oh, Mann. Wer es nicht weiß, Leanders Vater hat ihm wahrscheinlich gerade Gesundheit gewünscht. Ja. Und da er mein erstes Tag nicht gehört hat, musste ich es nochmal schreiben. Weil er hat geschrieben. Ja, weil er halb den ist! Wir können alle Dänisch, aber naja. Problem? Hast du Problem, Walla? Ich rasiere dich gegen den Strich, Amanagrin. Mit Benzin. Das kommt nicht klar. Ich lasse es zu reden. Nee. Ja. Und ich würde sagen, machen wir Schluss, ne? Ja. Nö. Also mit dem Podcast. Tschüss. Ciao. Tschüss.